wenig lächerlich! Was gebraucht wird hier, das ist Heldenblut. Einen Mann mit Mut sind gar nichts nieder. Keiner außer mir kann sich hier bewähren. Du kannst höchstens stören, drum, hey, komm wieder! Und so machte sich Quasimodo und Phöbus heimlich auf den Weg durch die nächtlichen Straßen von Paris. Wieder ergriff den Glöckner Angst beim Verlassen von Notre Dame. Wieder draußen hier nicht mehr geschützt von Tor und Stein. Wär's mir lieber, wenn ich auch ein Held wär. Doch sie muss gerettet sein, selbst wenn ich ganz allein und gegen mich die ganze böse Welt wär. Sie schlichen sich vorbei an geisterhaften Silhouetten, huschten durch die Schatten, blieben ungesehen von zwei Frauen an den Fenstern, deren Kerzenlicht im Nebel beinahe starb. Das Signal der Ausgangssperre war verklungen und die Straßen lang schwarz und leer. Hausfassaden waren nicht zu unterscheiden, nur die schiefen Dächer standen schwarz und drohend vor dem kalten Himmel. Sie irrten durch ein Labyrinth von Gassen und von Brücken, verheddert wie die Fäden dunkler Wolle, nachdem die Katze damit spielte.